Amito, schöne, komm mit mir zum Tanzen, tanze zum festlichen Tag. Bist du mein Schatz, nicht so kannst du es werden. Kannst du es, wirst du es, wirst du es nimmer. Sie sich drehen und lasst du uns tanzen und lasst du.